so sie durch die fremden Truppen auf dem Hof und unten in dem Dorf hatten erleiden müssen. Einmal aber, da ich seine Rede auf das gute Fräulein Katharina gebracht und er erst nicht hat ein Ende finden können, brach er gleichwohl plötzlich ab und schauete mich an. »Wisset ihr, Herr Johannes«, sagte er, »s ist grausam schad, dass ihr nicht auch ein Wappen habet, gleich dem von der Risch da drüben.« Und da solche Rede mir das Blut ins Gesicht jagete, klopfte er mit seiner harten Hand mir auf die Schulter, meinend, »Nun, nun, Herr Johannes, es war ein dummes Wort von mir. Wir müssen freilich bleiben, wo uns der Herrgott hingesetzet.« Weiß nicht, ob ich derzeit mit solchem einverstanden gewesen, fragete aber nur, was der von der Risch denn itzund für ein Mann geworden. Der Alte sah mich gar pfiffig an und paffte aus seinem kurzen Pfeiflein, als ob das teure Kraut am Feldrain wüchse. »Wollet ihr's wissen, Herr Johannes?« begann er dann. »Er gehöre zu den muntern Junkern, die im Kieler Umschlag den Bürgersleuten die Knöpfe von den Häusern schießen. Ihr möget glauben, er hat treffliche Pistolen. Auf der Geigen weiß er nicht so gut zu spielen. Da er aber ein lustig Stücklein liebt, so hat er letzthin den Ratsmusikanten, der überm Holstentore wohnt, um Mitternacht mit seinem Degen aufgeklopfet, ihm auch nicht Zeit gelassen, sich Wams und Hosen anzutun. Statt der Sonnen stand aber der Mond am Himmel. Es war Octavis Trium Regum und fror Pickelsteine. Und hat also der Musikante den Junker mit dem Degen hinter sich im blanken Hemde vor ihm durch die Gassen geigen müssen. Wollet ihr noch mehr wissen, Herr Johannes? Zu Hause bei ihm freuen sich die Bauern, wenn der Herrgott sie nicht mit Töchtern gesegnet. Und dennoch, aber nach seines Vaters Tode hat er Geld, und unser Junker, ihr wisset's wohl, hat schon vorher von seinem Erbe aufgezehrt. Ich wußte freilich nun genug, auch hatte der alte Dieterich schon mit seinem Spruche »Aber ich bin nur ein höriger Mann« seiner Rede Schluss gemacht. Mit meinem Mahlgerät war auch meine Kleidung aus der Stadt gekommen, wo ich im goldenen Löwen alles abgeleget, so daß ich anitzt, wie es sich ziemete, in dunkler Tracht einherging. Die Tagesstunden aber wandte ich zunächst in meinen Nutzen, nämlich, es befand sich oben im Herrenhause, neben des seligen Herrn Gemach, ein Saal, räumlich und hoch, dessen Wände fast völlig von lebensgroßen Bildern verhänget waren, so daß nur noch neben dem Kamin ein Platz zu zweien offen stund. Es waren das die Voreltern des Herrn Gerhardus, meist ernst und sicher blickende Männer und Frauen mit einem Antlitz, dem man wohl vertrauen konnte, er selbsten in kräftigem Mannesalter, und Katharinens früh verstorbene Mutter machten dann den Schluss. Die beiden letzten Bilder waren gar trefflich von unserem Landsmanne, dem Eiderstädter Georg Owens, in seiner kräftigen Art gemalet, und ich suchte nun mit meinem Pinsel die Züge meines edlen Beschützers nachzuschaffen. Zwar in verengtem Maßstabe und nur mir selber zum Genügen, doch hat es später zu einem größeren Bildnis mir gedient, das noch itzt hier in meiner einsamen Kammer die teuerste Gesellschaft meines Alters ist. Das Bildnis seiner Tochter aber lebt mit mir in meinem Innern. Oft, wenn ich die Palette hingelegt, stand ich noch lange vor den schönen Bildern. Katharinens Antlitz fand ich in dem der beiden Eltern wieder, des Vaters Stirn, der Mutter Liebreiz um die Lippen. Wo aber war hier der harte Mundwinkel, das kleine Auge des Junker Wulf? Das mußte tiefer aus der Vergangenheit heraufgekommen sein. Langsam ging ich die Reihe der älteren Bildnisse entlang, bis über 100 Jahre weit hinab. Und siehe, da hing im schwarzen, von den Würmern schon zerfressenen Holzrahmen ein Bild, vor dem ich schon als Knabe, als ob's mich hielte, stillgestanden war. Es stellete eine Edelfrau von etwa 40 Jahren vor, die kleinen grauen Augen sahen kalt und stechend aus dem harten Antlitz, das nur zur Hälfte zwischen dem weißen Kinntuch und der Schleierhaube sichtbar wurde. Ein leiser Schauer überfuhr mich vor der schon lang heimgegangenen Seele, und ich sprach zu mir: Hier diese ist's. Wie rätselhafte Wege geht die Natur! Ein Säkulum, und darüber rinnt es heimlich wie unter einer Decke im Blute der Geschlechter fort. Dann, längst vergessen, taucht es plötzlich wieder auf, den Lebenden zum Unheil. Nicht vor dem Sohn des edlen Gerhardus, vor dieser hier und ihres Blutes nachgeborenem Sprössling soll ich Katharinen schützen. Und wieder trat ich vor die beiden jüngsten Bilder, an denen mein Gemüte sich erquickte. So weilte ich derzeit in dem stillen Saale, wo um mich nur die Sonnenstäublein spielten, unter den Schatten der Gewesenen. Katharinen sah ich nur beim Mittagstische, das alte Fräulein und den Junker Wulf zur Seiten, aber wofern Bas Ursel nicht in ihren hohen Tönen redete, so war es stets ein stumm und betrübsam Mahl, so daß mir oft der Bissen im Munde quoll. Nicht die Trauer um den Abgeschiedenen war des Ursach, sondern es lag zwischen Bruder und Schwester, als sei das Tischtuch durchgeschnitten zwischen ihnen. Katharina, nachdem sie fast die Speisen nicht berührt, entfernte sich allzeit bald, mich kaum nur mit den Augen grüßend. Der Junker aber, wenn ihm die Laune stund, suchte mich dann beim Trunke festzuhalten. Hatte mich also hiegegen und, so ich nicht hinaus wollte über mein gestecktes Maß, über dem wieder aller Art Floskeln zu wehren, welche gegen mich gespitzet wurden. Inzwischen, nachdem der Sarg schon mehrere Tage geschlossen gewesen, geschah die Beisetzung des Herrn Gerhardus drunten in der Kirche des Dorfes, allwo das Erbbegräbnis ist und wo itzt seine Gebeine bei denen seiner Voreltern ruhen, mit denen der Höchste ihnen dereinst eine fröhliche Urständ wolle bescheren. Es waren aber zu solcher Trauerfestlichkeit zwar mancherlei Leute aus der Stadt und den umliegenden Gütern gekommen, von den Angehörigen aber fast wenige, und auch diese nur entfernte, maßen der Junker Wulf der letzte seines Stammes war und des Herrn Gerhardus Ehgemahl nicht hiesigen Geschlechts gewesen, darum es auch geschah, dass in der Kürze alle wieder abgezogen sind. Der Junker drängte nun selbst, dass ich mein aufgetragen Werk begönne, wozu ich droben in dem Bildersaale an einem nach Norden zu belegenen Fenster mir schon den Platz erwählet hatte. Zwar kam Bas Ursel, die wegen ihrer Gicht die Treppen nicht hinauf konnte und meinete, es möge am besten in ihrer Stuben oder im Gemach daran geschehen, so sei es uns beiderseits zur Unterhaltung, ich aber, solcher Gevatterschaft gar gern entratend, hatte an der dortigen Westsonne einen rechten Malergrund dagegen und konnte alles Reden ihr nicht nützen. Vielmehr war ich am andern Morgen schon dabei, die Nebenfenster des Saales zu verhängen und die hohe Staffelei zu stellen, so ich mit Hilfe Dieterichs mir selber in den letzten Tagen angefertigt. Als ich eben den Blendrahmen mit der Leinewand darauf gelegt, öffnete sich die Tür aus Herrn Gerhardus Zimmer und Katharina trat herein. Aus was für Ursach wäre schwer zu sagen, aber ich empfand, dass wir uns diesmal fast erschrocken gegenüberstanden. Aus der schwarzen Kleidung, die sie nicht abgeleget, schaute das junge Antlitz in gar süßer Verwirrung zu mir auf. »Katharina«, sagte ich, »ihr wisset, ich soll euer Bildnis malen. Duldet ihr's auch gern?« Da zog ein Schleier über ihre braunen Augensterne, und sie sagte leise: »Warum doch fragt ihr so, Johannes?« Wie ein Tau des Glückes sank es in mein Herz. »Nein, nein, Katharina! Aber sagt, was ist, worin kann ich euch dienen? Setzet euch, damit wir nicht so müßig überrascht werden, und dann sprecht. Oder vielmehr, ich weiß es schon, ihr braucht mir's nicht zu sagen.« Aber sie setzte sich nicht, sie trat zu mir heran. »Denket ihr noch, Johannes, wie ihr einst den Buz mit eurem Bogen niederschosset? Das tut diesmal nicht Not, obschon er wieder ob dem Neste lauert, denn ich bin kein Vöglein, das sich von ihm zerreißen lässt. Aber, Johannes, ich habe einen Blutsfreund, hilf mir wieder den.« »Ihr meinet euren Bruder, Katharina?« »Ich habe keinen andern. Dem Manne, den ich hasse, will er mich zum Weibe geben. Während unseres Vaters langem Siechbett habe ich den schändlichen Kampf mit ihm gestritten, und erst an seinem Sarg habe ich's ihm abgetrotzt, dass ich in Ruhe um den Vater trauern mag. Aber ich weiß, auch das wird er nicht halten.« Ich gedachte eines Stiftsfräuleins zu Preetz, Herrn Gerhardus einzigen Geschwisters, und meinete, ob die nicht um Schutz und Zuflucht anzugehen sei. Katharina nickte. »Wollt ihr mein Bote sein, Johannes?« »Geschrieben habe ich ihr schon, aber in Wulfs Hände kam die Antwort, und auch erfahren habe ich sie nicht, nur die ausbrechende Wut meines Bruders, die selbst das Ohr des Sterbenden erfüllet hätte, wenn es noch offen gewesen wäre für den Schall der Welt. Aber der gnädige Gott hatte das geliebte Haupt schon mit dem letzten Erdenschlummer zugedecket.« Katharina hatte sich nun doch auf meine Bitte mir gegenübergesetzet, und ich begann, die Umrisse auf die Leinewand zu zeichnen. So kamen wir zu ruhiger Beratung, und da ich, wenn die Arbeit weiter fortgeschritten, nach Hamburg musste, um bei dem Holzschnitzer einen Rahmen zu bestellen, so stelleten wir fest, dass ich alsdann den Umweg über Preetz nähme und also meine Botschaft ausrichtete. Zunächst jedoch sei emsig an dem Werk zu fördern. Es ist gar oft ein seltsam Widerspiel im Menschenherzen. Der Junker mußte es schon wissen, daß ich zu seiner Schwester stand. Gleichwohl hieß nun sein Stolz ihn, mich gering zu schätzen, oder glaubte er mit seiner ersten Drohung mich genug geschrecket, was ich besorget, traf nicht ein. Katharina und ich waren am ersten wie an dem andern Tagen von ihm ungestöret. Einmal zwar trat er ein und schalt mit Katharinen wegen ihrer Trauerkleidung, warf aber dann die Tür hinter sich, und wir hörten ihn bald auf dem Hofe ein Reiterstücklein pfeifen. Ein andermal noch hatte er den von der Risch an seiner Seite. Da Katharina eine heftige Bewegung machte, bat ich sie, auf ihrem Platz zu bleiben, und malete ruhig weiter. Seit dem Begräbnistage, wo ich einen fremden Gruß mit ihm getauschet, hatte der Junker Kurt sich auf dem Hofe nicht gezeigt. Nun trat er näher und beschauete das Bild und redete gar schöne Worte, meinete aber auch, weshalb das Fräulein sich so sehr vermummt und nicht vielmehr ihr seidig Haar in freien Locken auf den Nacken habe wallen lassen, wie es ein engeländischer Poet so trefflich ausgedrücket, rückwärts den Winden leichte Küsse werfend. Katharina aber, die bisher geschwiegen, wies auf Herrn Gerhardus Bild und sagte, »Ihr wisset wohl nicht mehr, dass das mein Vater war.« Was Junker Kurt hierauf entgegnete, ist mir nicht mehr erinnerlich. Meine Person aber schien ihm ganz nicht gegenwärtig, oder doch nur gleich einer Maschine, wodurch ein Bild sich auf die Leinewand malete. Von letzterem begann er über meinen Kopf hin dies und jenes noch zu reden, da aber Katharina nicht mehr Antwort gab, so nahm er alsbald seinen Urlaub, der Dame angenehme Kurzweil wünschend. Bei diesem Wort jedennoch sah ich aus seinen Augen einen raschen Blick gleich einer Messerspitze nach mir zücken. Wir hatten nun weitere Störnis nicht zu leiden, und mit der Jahreszeit rückte auch die Arbeit vor. Schon stand auf den Waldkoppeln draußen der Roggen in silbergrauem Blust, und unten im Garten brachen schon die Rosen auf. Wir beide aber, ich mag es heut wohl niederschreiben, wir hätten Itzund die Zeit gern stille stehen lassen, an meine Botenreise wagten, auch nur mit einem Wörtelein, weder sie noch ich zu rühren. Was wir gesprochen, wüßte ich kaum zu sagen, nur daß ich von meinem Leben in der Fremde ihr erzählte und wie ich immer heimgedacht, auch daß ihr güldner Pfennig mich in Krankheit einst vor Not bewahrt, wie sie in ihrem Kinderherzen es damals fürgesorget, und wie ich später dann gestrebt und mich geängstet, bis ich das Kleinod aus dem Leihhaus mir zurückgewonnen hatte. Dann lächelte sie glücklich, und dabei blühete aus dem dunklen Grund des Bildes immer süßer das holde Antlitz auf. Mir schien's, als sei es kaum mein eigenes Werk. Mitunter war's, als schaue mich etwas heiß aus ihren Augen an, doch wollte ich es dann fassen, so floh es scheu zurück, und dennoch floss es durch den Pinsel heimlich auf die Leinewand, so daß mir selber kaum bewußt ein sinnberückend Bild entstand, wie nie zuvor und nie nachher ein solches aus meiner Hand gegangen ist. Und endlich war es doch an der Zeit und festgesetzet, am andern Morgen sollte ich meine Reise antreten. Als Katharina mir den Brief an ihre Base eingehändigt, saß sie noch einmal mir gegenüber. Es wurde heute mit Worten nicht gespielet, wir sprachen ernst und sorgenvoll mitsammen. Indessen setzete ich noch hie und da den Pinsel an, mitunter meine Blicke auf die schweigende Gesellschaft an den Wänden werfend, deren ich in Katharinens Gegenwart sonst kaum gedacht hatte. Da, unter dem Malen, fiel mein Auge auch auf jenes alte Frauenbildnis, das mir zur Seite hing und aus dem weißen Schleiertüchern die stechend grauen Augen auf mich gerichtet hielt. Mich fröstelte. Ich hätte nahezu den Stuhl verrücket. Aber Katharinens süße Stimme drang mir in das Ohr. »Ihr seid ja fast erbleichet. Was flog euch übers Herz, Johannes?« Ich zeigte mit dem Pinsel auf das Bild. »Kennet ihr die, Katharina? Diese Augen haben hier all die Tage auf uns hingesehen. Die da? Vor der habe ich schon als Kind eine Furcht gehabt, und gar bei Tage bin ich oft wie blind hier durchgelaufen. Es ist die Gemahlin eines früheren Gerhardus. Vor weit über 100 Jahren hat sie hier gehauset. Sie gleicht nicht eurer schönen Mutter, entgegnete ich. Dies Antlitz hat wohl vermocht, einer jeden Bitte Nein zu sagen.« Katharina sah gar ernst zu mir herüber. »So heißt's auch«, sagte sie, »sie soll ihr einzig Kind verfluchet haben. Am andern Morgen aber hat man das blasse Fräulein aus einem Gartenteich gezogen, der nachmals zugedämmet ist. Hinter den Hecken, dem Walde zu, soll es gewesen sein.« »Ich weiß, Katharina, es wachsen heut noch Schachtelhalm und Binsen aus dem Boden.« »Wisset ihr denn auch, Johannes, dass eine unseres Geschlechtes sich noch immer zeigen soll, sobald dem Hause Unheil droht? Man sieht sie erst hier an den Fenstern gleiten, dann draußen in dem Gartensumpf verschwinden.« Ohn Willens wandten meine Augen sich wieder auf die Unbeweglichen des Bildes. »Und weshalb«, fragte ich, »verfluchete sie ihr Kind?« »Weshalb?« Katharina zögerte ein Weilchen und blickte mich fast verwirret an mit allem ihrem Liebreiz. »Ich glaub, sie wollte den Vetter ihrer Mutter nicht zum Ehegemahl.« »War es denn ein gar so übler Mann?« Ein Blick, fast wie ein Flehen, flog zu mir herüber, und tiefes Rosenrot bedeckte ihr Antlitz. »Ich weiß nicht«, sagte sie beklommen, und leiser, dass ich's kaum vernehmen mochte, setzte sie hinzu. »Es heißt, sie hab einen andern lieb gehabt, der war nicht ihres Standes.« Ich hatte den Pinsel sinken lassen, denn sie saß vor mir mit gesenkten Blicken, wenn nicht die kleine Hand sich leis aus ihrem Schoße auf ihr Herz geleget, so wäre sie selber wie ein leblos Bild gewesen. So hold es war, ich sprach doch endlich, »So kann ich ja nicht malen. Wollet ihr mich nicht ansehen, Katharina?« Und als sie nun die Wimpern von den braunen Augensternen hob, da war kein Hehlens mehr. Heiß und offen ging der Strahl zu meinem Herzen. »Katharina«, ich war aufgesprungen, »hätte jene Frau auch dich verflucht?« Sie atmete tief auf. »Auch mich, Johannes.« Da lag ihr Haupt an meiner Brust, und fest umschlossen standen wir vor dem Bild der Ahnfrau, die kalt und feindlich auf uns niederschauete. Aber Katharina zog mich leise fort. »Lass uns nicht trotzen, mein Johannes«, sagte sie. Mit selbigem hörte ich im Treppenhause ein Geräusch, und war es, als wenn etwas mit dreien Beinen sich mühselig die Stiegen heraufarbeitete.

In meinen Gedanken war ich allmählich in das Dorf hinabgelanget und trat hier in Hans Otzens Krug, von wo ich in der Nacht so jählings hatte flüchten müssen. »Ei, Meister Johannes«, rief der Alte auf der Tenne mir entgegen, »was hattet ihr doch gestern mit unseren gestrengen Junkern? Ich war just draußen bei dem Ausschank, aber da ich wieder eintrat, flucheten sie schier grausam gegen euch, und auch die Hunde raseten an der Tür, die ihr hinter euch ins Schloss geworfen hattet.« Da ich aus solchen Worten abnahm, dass der Alte den Handel nicht wohl begriffen habe, so entgegnete ich nur: »Ihr wisset, der von der Risch und ich, wir haben uns schon als Jungen oft einmal gezauset, da mußt's denn gestern noch so einen Nachschmack geben.« ich weiß«, meinte der Alte, »aber der Junker sitzt heut auf seines Vaters Hof. Ihr solltet euch hüten, Herr Johannes, mit solchen Herren ist nicht sauber Kirschen essen.« Dem zu widersprechen hatte ich nicht Ursach, sondern ließ mir Brot und Frühtrunk geben und ging dann in den Stall, wo ich mir meinen Degen holete, auch Stift und Skizzenbüchlein aus dem Ranzen nahm. Aber es war noch lange bis zum Mittagläuten, also bat ich Hans Otzen, dass er den Gaul mit seinem Jungen mög zum Hofe bringen lassen, und als er mir solches zugesaget, schritt ich wieder hinaus zum Wald. Ich ging aber bis zu der Stelle auf dem Heidenhügel, von wo man die beiden Giebel des Herrenhauses über die Gartenhecken ragen sieht, wie ich solches schon für den Hintergrund zu Katharinens Bildnis ausgewählet hatte. Nun gedachte ich, dass, wann in zu verhoffender Zeit sie selber in der Fremde leben und wohl das Vaterhaus nicht mehr betreten würde, sie seines Anblicks doch nicht ganz entraten solle, zog also meinen Stift herfür und begann zu zeichnen, gar sorgsam jedes Winkelchen, woran ihr Auge einmal mocht gehaftet haben. Als farbig Schilderei sollte es dann in Amsterdam gefertigt werden, damit es ihr sofort entgegengrüße, wenn ich sie dort in unsere Kammer führen würde. Nach ein paar Stunden war die Zeichnung fertig. Ich ließ noch wie zum Gruß ein zwitschernd Vögelein darüber fliegen, dann suchte ich die Lichtung auf, wo wir uns finden wollten, und streckte mich nebenan im Schatten einer dichten Buche, sehnlich verlangend, dass die Zeit vergehe. Ich mußte gleichwohl darob eingeschlummert sein, denn ich erwachte von einem fernen Schall und wurd des inne, dass es das Mittagläuten von dem Hofe sei. Die Sonne glühte schon heiß hernieder und verbreitete den Ruch der Himbeeren, womit die Lichtung überdeckt war. Es fiel mir bei, wie einst Katharina und ich uns hier bei unseren Waldgängen süße Wegzehrung geholet hatten. Und nun begann ein seltsam Spiel der Fantasie. Bald sah ich drüben zwischen den Sträuchen ihre zarte Kindsgestalt, bald stund sie vor mir, mich anschauend mit den seligen Frauenaugen, wie ich sie letztlich erst gesehen, wie ich sie nun gleich, im nächsten Augenblicke, schon leibhaftig an mein klopfend Herze schließen würde. Da plötzlich überfiel mich's wie ein Schrecken. Wo blieb sie denn? Es war schon lang, dass es geläutet hatte. Ich war aufgesprungen, ich ging umher, ich stund und spähete scharf nach aller Richtung durch die Bäume. Die Angst kroch mir zum Herzen. Aber Katharina kam nicht, kein Schritt im Laube raschelte, nur oben in den Buchenwipfeln rauschte ab und zu der Sommerwind. Böser Ahnung voll ging ich endlich fort und nahm einen Umweg nach dem Hofe zu. Da ich unweit dem Tore zwischen die Eichen kam, begegnete mir Dieterich. »Herr Johannes«, sagte er und trat hastig auf mich zu, »ihr seid die Nacht schon in Hans Otzens Krug gewesen. Sein Junge brachte mir euren Gaul zurück. Was habet ihr mit unseren Junkern vorgehabt?« »Warum fragst du, Dieterich?« »Warum, Herr Johannes? Weil ich Unheil zwischen euch verhüten möcht.« »Was soll das heißen, Dieterich?« frug ich wieder. Aber mir war beklommen, als sollte das Wort mir in der Kehle sticken. »Ihr werdet's schon selber wissen, Herr Johannes«, entgegnete der Alte. »Mir hat der Wind nur so einen Schall davon gebracht. Vor einer Stunde mag's gewesen sein. Ich wollte den Burschen rufen, der im Garten an den Hecken putzte. Da ich an den Turm kam, wo droben unser Fräulein ihre Kammer hat, sah ich dorten die alte Bas Ursel mit unserem Junker dicht beisammen stehen. Er hatte die Arme unterschlagen und sprach kein einzig Wörtlein, die Alte aber redete einen um so größeren Haufen und jammerte ordentlich mit ihrer feinen Stimme. Dabei wies sie bald nieder auf den Boden, bald hinauf in den Efeu, der am Turm hinaufwächst. Verstanden, Herr Johannes, habe ich von dem allem nichts. Dann aber, und nun merket wohl auf, hielt sie mit ihrer knöchern Hand, als ob sie damit drohete, dem Junker was vor Augen. Und da ich näher hinsah, war's ein Fetzen Grauwerk, just wie ihr's da an eurem Mantel traget. »Weiter, Dietrich«, sagte ich, denn der Alte hatte die Augen auf meinen zerrissenen Mantel, den ich auf dem Arme trug. »Es ist nicht mehr viel übrig«, erwiderte er, »denn der Junker wandte sich jählings nach mir zu und frug mich, wo ihr anzutreffen wäret. Ihr mögt mir es glauben, wäre er in Wirklichkeit ein Wolf gewesen, die Augen hätten blutiger nicht funkeln können.« Da frug ich, »Ist der Junker im Hause, Dieterich?« »Im Haus? Ich denke wohl. Doch was sinnet ihr, Herr Johannes?« »Ich sinne, Dieterich, dass ich alsogleich mit ihm zu reden habe.« Aber Dieterich hatte bei beiden Händen mich ergriffen. »Gehet nicht, Johannes«, sagte er dringend, »erzählet mir zum wenigsten, was geschehen ist. Der Alte hat euch ja sonst wohl guten Rat gewusst.« »Hernach, Dietrich, hernach«, entgegnete ich. Und also mit diesen Worten riss ich meine Hände aus den seinen. Der Alte schüttelte den Kopf. »Hernach, Johannes«, sagte er, »das weiß nur unser Herrgott.« Ich aber schritt nun über den Hof dem Hause zu. Der Junker sei eben in seinem Zimmer, sagte eine Magd, so ich im Hausflur drum befragte. Ich hatte dieses Zimmer, das im Unterhause lag, nur einmal erst betreten. Statt wie bei seinem Vater selig Bücher und Karten, war hier vielerlei Gewaffen, Handröhre und Arkebusen, auch allerlei Jagdgeräte an den Wänden angebracht. Sonst war es ohne Zier und zeigete an ihm selber, dass niemand auf die Dauer und mit seinen ganzen Sinnen hier verweile. Fast wäre ich an der Schwelle noch zurückgewichen, da ich auf des Junkers herein die Tür geöffnet, denn als er sich vom Fenster zu mir wandte, sah ich eine Reiterpistole in seiner Hand, an deren Radschloss er hantierete. Er schauete mich an, als ob ich von den Tollen käme. »So«, sagte er gedehnet, »wahrhaftig, Sieur Johannes, wenn's nicht schon sein Gespenste ist.« »Ihr dachtet, Junker Wulf«, entgegnet ich, indem ich näher zu ihm trat, »es möcht der Straßen noch andere für mich geben, als die in eure Kammer führet.« »So dachte ich, Sieur Johannes, wie ihr gut raten könnt. Doch immerhin, ihr kommt mir eben recht, ich hab euch suchen lassen.« In seiner Stimme bebte was, das wie ein lauernd Raubtier auf dem Sprunge lag, so daß die Hand mir unversehens nach dem Degen fuhr. Jedennoch sprach ich, »Höret mich und gönnet mir ein ruhig Wort, Herr Junker.« Er aber unterbrach meine Rede. »Du wirst gewogen sein, mich erstlich anzuhören. Sieur Johannes«, und seine Worte, die erst langsam waren, wurden allmählich gleich wie ein Gebrüll. »Vor ein paar Stunden, da ich mit schwerem Kopf erwachte, da fiel's mir bei und reuete mich gleich einem Narren, daß ich im Rausch die wilden Hunde dir auf die Fersen gesetzet hatte. Seit aber Bas Ursel mir den Fetzen vorgehalten, den sie dir aus deinem Federbalg gerissen, beim Höllenelement, mich reut's nur noch, daß mir die Bestien solch Stück Arbeit nachgelassen.« Noch einmal suchte ich zu Worte zu kommen, und da der Junker schwieg, so dachte ich, dass er auch hören würde. »Junker Wulf«, sagte ich, »es ist schon wahr, ich bin kein Edelmann, aber ich bin kein geringer Mann in meiner Kunst und hoffe, es auch wohl noch einmal den Größeren gleich zu tun. So bitte ich euch geziementlich, gebet eure Schwester Katharina mir zum Ehegemahl.« Da stockte mir das Wort im Munde. Aus seinem bleichen Antlitz starrten mich die Augen des alten Bildes an. Ein gellend Lachen schlug mir in das Ohr, ein Schuss! Dann brach ich zusammen und hörete nur noch, wie mir der Degen, den ich ohne Gedanken fast gezogen hatte, klirrend aus der Hand zu Boden fiel. Es war manche Woche danach, dass ich in dem schon bleicheren Sonnenschein auf einem Bänkchen vor dem letzten Haus des Dorfes saß, mit matten Blicken nach dem Wald hinüberschauend, an dessen jenseitigem Rande das Herrenhaus belegen war. Meine törichten Augen suchten stets aufs Neue den Punkt, wo, wie ich mir vorstellete, Katharinens Kämmerlein von drüben auf die schon herbstlich gelben Wipfel schaue, denn von ihr selber hatte ich keine Kunde. Man hatte mich mit meiner Wunde in dies Haus gebracht, das von des Junkers Waldhüter bewohnt wurde, und außer diesem Mann und seinem Weibe und einem mir unbekannten Chirurgus war während meines langen Lagers niemand zu mir gekommen. Von wannen ich den Schuss in meine Brust erhalten, darüber hat mich niemand befragt, und ich habe gegen niemanden Kunde gegeben. Des Herzogs Gerichte gegen Herrn Gerhardus Sohn und Katharinens Bruder anzurufen, konnte nimmer mir zu Sinne kommen. Er mochte sich dessen auch wohl getrösten, noch glaubhafter jedoch, dass er allen diesen Dingen trotzete. Nur einmal war mein guter Dieterich dagewesen. Er hatte mir in des Junkers Auftrage zwei Rollen ungarischer Dukaten überbracht, als Lohn für Katharinens Bild, und ich hatte das Gold genommen, in Gedanken, es sei ein Teil von deren Erbe, von dem sie als mein Weib wohl später nicht zu viel empfahen würde. Zu einem traulichen Gespräch mit Dieterich, nachdem ich sehr verlangte, hatte es mir nicht geraten wollen, maßen das gelbe Fuchsgesicht meines Wirtes allaugenblicks in meine Kammer schaute. Doch wurde so viel mir kund, dass der Junker nicht nach Kiel gereiset und Katharina seither von niemandem weder in Hof noch Garten war gesehen worden. Kaum konnte ich noch den Alten bitten, dass er dem Fräulein, wenn sich's treffen möchte, meine Grüße sage und dass ich bald nach Holland zu reisen, aber bälder noch zurückzukommen dächte, was alles in Treuen auszurichten er mir dann gelobete. Überfiel mich aber danach die allergrößeste Ungeduld, so daß ich gegen den Willen des Chirurgus und bevor im Walde drüben noch die letzten Blätter von den Bäumen fielen, meine Reise ins Werk setzete. Langete auch schon nach kurzer Frist wohlbehalten in der holländischen Hauptstadt an, allwo ich von meinen Freunden gar liebreich empfangen wurde. Und mochte es auch ferner vor ein glücklich Zeichen wohl erkennen, dass zwei Bilder, so ich dort zurückgelassen, durch die hilfsbereite Vermittelung meines teuren Meisters van der Helst beide zu ansehnlichen Preisen verkaufet waren. Ja, es war dessen noch nicht genug. Ein mir schon früher wohlgewogener Kaufherr ließ mir sagen, er habe nur auf mich gewartet, dass ich für sein nach dem Haag verheiratetes Töchterlein sein Bildnis malen möge, und wurde mir auch sofort ein reicher Lohn dafür versprochen. Da dachte ich, wenn ich solches noch vollendete, dass dann genug des helfenden Metalles in meinen Händen wäre, um auch ohne andere Mittel Katharinen in ein wohlbestellet Heimwesen einzuführen. Machte mich also, da mein freundlicher Gönner desselbigen Sinnes war, mit allem Eifer an die Arbeit, so daß ich bald den Tag meiner Abreise gar fröhlich nah und näher rücken sah, unachtend, mit was vor üblen Anständen ich drüben noch zu kämpfen hätte. Aber des Menschen Augen sehen das Dunkel nicht, das vor ihm ist. Als nun das Bild vollendet war und reichlich Lob und Gold um dessen Willen mir war zuteil geworden, da konnte ich nicht fort. Ich hatte in der Arbeit meiner Schwäche nicht geachtet, die schlecht geheilte Wunde warf mich wiederum danieder. Eben wurden zum Weihnachtsfeste auf allen Straßenplätzen die Waffelbuden aufgeschlagen, da begann mein Siechtum und hielt mich länger als das erste Mal gefesselt. Zwar der besten Arzteskunst und liebreicher Freundespflege war kein Mangel, aber in Ängsten sah ich Tag um Tag vergehen, und keine Kunde konnte von ihr, keine zu ihr kommen. Endlich nach harter Winterzeit, da der Södersee wieder seine grünen Wellen schlug, geleiteten die Freunde mich zum Hafen, aber statt des frohen Mutes nahm ich itzt schwere Herzenssorge mit an Bord. Doch ging die Reise rasch und gut vonstatten. Von Hamburg aus fuhr ich mit der königlichen Post, dann, wie vor nun fast einem Jahre hiebevor, wanderte ich zu Fuße durch den Wald, an dem noch kaum die ersten Spitzen grüneten. Zwar probten schon die Finken und die Ammern ihren Lenzgesang, doch was kümmerten sie mich heute? Ich ging aber nicht nach Herrn Gerhardus Herrengut, sondern, so stark mein Herz auch klopfete, ich bog seitwärts ab und schritt am Waldesrand entlang dem Dorfe zu. Da stund ich bald in Hans Otzens Krug und ihm gar selber gegenüber. Der Alte sah mich seltsam an, meinete aber dann, ich lasse ja recht munter. »Nur«, fügte er bei, »mit den Schießbüchsen müsstet ihr nicht wieder spielen. Die machen ärgere Flecken als so ein Malerpinsel.« Ich ließ ihn gern bei solcher Meinung, so wie ich wohl merkete, hier allgemein verbreitet war, und tat vors Erste eine Frage nach dem alten Dieterich. Da mußte ich vernehmen, daß er noch vor dem ersten Winterschnee, wie es so starken Leuten wohl passieret, eines plötzlichen, wenn auch gelinden Todes verfahren sei. »Der freuet sich«, sagte Hans Otzen, »daß er zu seinem alten Herrn da droben kommen, und ist für ihn auch besser so.« »Amen«, sagte ich, »mein herzlieber alter Dieterich.« Indes aber mein Herz nur und immer banger nach einer Kundschaft von Katharinen seufzete, nahm meine furchtsame Zunge einen Umweg und sprach beklommen, »Was machet denn euer Nachbar, der von der Risch?« »Oho«, lachte der Alte, »der hat ein Weib genommen und eine, die ihn schon zu Richte setzen wird.« Nur im ersten Augenblick erschrak ich, denn ich sagte mir sogleich, dass er nicht so von Katharinen reden würde. Und da er dann den Namen nannte, so war es ein ältlich, aber reiches Fräulein aus der Nachbarschaft. Forschete also mutig weiter, wie's drüben in Herrn Gerhardus Haus bestellet sei und wie das Fräulein und der Junker miteinander hauseten. Da warf der Alte mir wieder seine seltsamen Blicke zu. »Ihr meinet wohl«, sagte er, »dass alte Türm und Mauern nicht auch plaudern könnten?« »Was soll's der Rede?« rief ich, aber sie fiel mir zentnerschwer aufs Herz. »Nun, Herr Johannes«, und der Alte sah mir gar zuversichtlich in die Augen, »wo das Fräulein hinkommen, das werdet doch ihr am besten wissen. Ihr seid derzeit im Herbst ja nicht zum Letzten hier gewesen. Nur wundert's mich, dass ihr noch einmal wiederkommen, denn Junker Wulf wird, denk ich, nicht eben gute Mienen zum bösen Spiel gemacht haben.« Ich sah den alten Menschen an, als sei ich selber hintersinnig worden. Dann aber kam mir plötzlich ein Gedanke. »Unglücksmann«, schrie ich, »ihr glaubet doch nicht etwan, das Fräulein Katharina sei mein Eheweib geworden?« »Nun, lasset mich nur los«, entgegnete der Alte, denn ich schüttelte ihn an beiden Schultern. »Was geht's mich an? Es geht die Rede so. Auf alle Fälle, seit Neujahr ist das Fräulein im Schloss nicht mehr gesehen worden.« Ich schwur ihm zu, derzeit sei ich in Holland krank gelegen, ich wisse nichts von alledem. Ob er's geglaubet, weiß ich nicht zu sagen, allein er gab mir kund, es solle dermalen ein unbekannter Geistlicher zur Nachtzeit und in großer Heimlichkeit auf den Herrenhof gekommen sein. Zwar habe Bas Ursel das Gesinde schon zeitig in ihre Kammern getrieben, aber der Mägde eine, so durch den Türspalt gelauschet, wolle auch mich über den Flur nach der Treppe haben gehen sehen. Dann später hätten sie deutlich einen Wagen aus dem Torhaus fahren hören und seien seit jener Nacht nur noch Bas Ursel und der Junker in dem Schloss gewesen. Was ich von nun an alles und immer doch vergebens unternommen, um Katharinen oder auch nur eine Spur von ihr zu finden, das soll nicht hier verzeichnet werden. Im Dorf war nur das törichte Geschwätz, davon Hans Otzen mich die Probe schmecken lassen. Darum machete ich mich auf nach dem Stifte zu Herrn Gerhardus Schwester. Aber die Dame wollte mich nicht vor sich lassen. Wurde im Übrigen mir auch berichtet, dass keinerlei junges Frauenzimmer bei ihr gesehen worden. da reisete ich wieder zurück und demütigte mich also, daß ich nach dem Hause des von der Risch ging und als ein Bittender vor meinen alten Widersacher hintrat. Der sagte höhnisch, es möge wohl der Buhz das Vöglein sich geholet haben. Er habe dem nicht nachgeschaut. Auch halte er keinen Aufschlag mehr mit denen von Herrn Gerhardus Hofe. Der Junker Wulfgar, der davon vernommen haben mochte, ließ nach Hans Otzens Kruge sagen, so ich mich unterstünde, auch zu ihm zu dringen, er würde mich noch einmal mit den Hunden hetzen lassen. Da bin ich in den Wald gegangen und hab gleich einem Strauchdieb am Weg auf ihn gelauert. Die Eisen sind von der Scheide bloß geworden. Wir haben gefochten, bis ich die Hand ihm wund gehauen und sein Degen in die Büsche flog. Aber er sah mich nur mit seinen bösen Augen an. Gesprochen hat er nicht. Zuletzt bin ich zu längerem Verbleiben nach Hamburg kommen, von wo aus ich ohne Anstand und mit größerer Umsicht meine Nachforschungen zu betreiben dachte. Es ist alles doch umsonst gewesen. Aber ich will vors Erste nun die Feder ruhen lassen, denn vor mir liegt dein Brief, mein lieber Josias. Ich soll dein Töchterlein, meiner Schwester selig Enkelin, aus der Taufe heben. Ich werde auf meiner Reise dem Walde vorbeifahren, so hinter Herrn Gerhardus Hof belegen ist. Aber das alles gehört ja der Vergangenheit. Hier schließt das erste Heft der Handschrift. Hoffen wir, dass der Schreiber ein fröhliches Tauffest gefeiert und inmitten seiner Freundschaft an frischer Gegenwart sein Herz erquicket habe. Meine Augen ruhten auf dem alten Bild mir gegenüber. Ich konnte nicht zweifeln, der schöne, ernste Mann war Herr Gerhardus. Wer aber war jener tote Knabe, den der Meister Johannes hier so sanft in seinen Arm gebettet hatte? Sinnend nahm ich das zweite und zugleich letzte Heft, dessen Schriftzüge um ein weniges unsicherer erschienen. Es lautete wie folgt: »Gelieg as Rog und Stof verswind«, also sind ock de Menschenkind. Der Stein, darauf diese Worte eingehauen stehen, saß ob dem Türsims eines alten Hauses. Wenn ich daran vorbeiging, musste ich allzeit meine Augen dahin wenden, und auf meinen einsamen Wanderungen ist dann selbiger Spruch oft lange mein Begleiter blieben. Da sie im letzten Herbste das alte Haus abbrachen, habe ich aus den Trümmern diesen Stein erstanden, und ist er heute gleicherweise ob der Türe meines Hauses eingemauert worden, wo er nach mir noch manchen, der vorübergeht, an die Nichtigkeit des Irdischen erinnern möge. Mir aber soll er eine Mahnung sein, eh bevor auch an meiner Uhr der Weiser stille steht, mit der Aufzeichnung meines Lebens fortzufahren. Denn du, meiner lieben Schwester Sohn, der du nun bald mein Erbe sein wirst, mögest mit meinem kleinen Erdengute dann auch mein Erdenleid dahinnehmen, so ich bei meiner Lebzeit niemandem, auch aller Liebe ohnerachtet, dir nicht habe anvertrauen mögen. Item anno 1666 kam ich zum ersten Mal in diese Stadt an der Nordsee, maßen von einer reichen Branntweinbrennerwitwen mir der Auftrag worden, die Auferweckung Lazari zu malen, welches Bild sie zum schuldigen und freundlichen Gedächtnis ihres Seligen, der hiesigen Kirchen aber, zum Zierat zu stiften gedachte, allwo es denn auch noch heute über dem Taufsteine mit den vier Aposteln zu schauen ist. Daneben wünschte auch der Bürgermeister, Herr Titus Axen, so früher in Hamburg Tumherr und mir von dort bekannt war, sein Kontrefei von mir gemalet, so daß ich für eine lange Zeit allhier zu schaffen hatte. Mein Losament aber hatte ich bei meinem einzigen und älteren Bruder, der seit lange schon das Sekretariat der Stadt bekleidete. Das Haus, darin er als unbeweibter Mann lebte, war hoch und räumlich, und war es dasselbig Haus mit den zwo Linden an der Ecken von Markt- und Krämerstraße, worin ich, nachdem es durch meines lieben Bruders Hintritt mir angestorben, anitzt als alter Mann noch lebe, und der Wiedervereinigung mit den vorangegangenen Lieben in Demut entgegenharre. Meine Werkstätte hatte ich mir in dem großen Pesel der Witwe eingerichtet. Es war dorten ein gutes Oberlicht zur Arbeit und bekam alles gemacht und gestellet, wie ich es verlangen mochte. Nur, dass die gute Frau selber gar zu gegenwärtig war, denn allaugenblicklich kam sie draußen von ihrem Schanktisch zu mir hergetrottet, mit ihren Blechgemäßen in der Hand, drängte mit ihrer Wohlbeleibtheit mir auf den Mahlstock und roch an meinem Bild herum. Gar eines Vormittages, da ich soeben den Kopf des Lazarus untermalet hatte, verlangte sie mit viel überflüssigen Worten, der auferweckte Mann solle das Antlitz ihres Seligen zur Schau stellen, obschon ich diesen Seligen doch niemalen zu Gesicht bekommen, von meinem Bruder auch vernommen hatte, dass selbiger, wie es die Brenner pflegen, das Zeichen seines Gewerbes als eine blaurote Nasen im Gesicht herumgetragen. Da habe ich denn, wie man glauben mag, dem unvernünftigen Weibe gar hart den Daumen gegenhalten müssen. Als dann von der Außendiele her wieder neue Kundschaft nach ihr gerufen und mit den Gefäßen auf den Schank geklopfet und sie endlich von mir lassen müssen, da sank mir die Hand mit dem Pinsel in den Schoß, und ich musste plötzlich des Tages gedenken, da ich eines gar andern seligen Antlitz mit dem Stifte nachgebildet, und wer da in der kleinen Kapelle so still bei mir gestanden sei. Und also rückwärts sinnend, setzete ich meinen Pinsel wieder an. Als aber selbiger eine gute Weile hin und wieder gegangen, musste ich zu eigener Verwunderung gewahren, dass ich die Züge des edlen Herrn Gerhardus in des Lazari Angesicht hineingetragen hatte. Aus seinem Leilach blickte des toten Antlitz gleich wie in stummer Klage gegen mich, und ich gedachte, so wird er dir einstmals in der Ewigkeit entgegentreten. Ich konnte heut nicht weitermalen, sondern ging fort und schlich auf meine Kammer ober der Haustür, allwo ich mich ans Fenster setzte und durch den Ausschnitt der Lindenbäume auf den Markt hinabsah. Es gab aber groß Gewühl dort und war bis drüben an die Ratswege und weiter bis zur Kirchen alles voll von Wagen und Menschen, denn es war ein Donnerstag und noch zur Stunde, dass Gast mit Gaste handeln durfte, also dass der Stadtknecht mit dem Grieper müßig auf unsers Nachbarn Beischlag saß, maßen es vor der Hand keine Brüchen zu erhaschen gab. Die Ostenfelder Weiber mit ihren roten Jacken, die Mädchen von den Inseln mit ihren Kopftüchern und feinem Silberschmuck, dazwischen die hochgetürmeten Getreidewagen und darauf die Bauern in ihren gelben Lederhosen, dies alles mochte wohl ein Bild für eines Malers Auge geben, zumal wenn selbiger, wie ich, bei den Holländern in die Schule gegangen war. Aber die Schwere meines Gemütes machte das bunte Bild mir trübe. Doch war es keine Reu, wie ich vorhin an mir erfahren hatte. Ein sehnend Leid kam immer gewaltiger über mich. Es zerfleischete mich mit wilden Krallen und sah mich gleichwohl mit holden Augen an. Drunten lag der helle Mittag auf dem wimmelnden Markte, vor meinen Augen aber dämmerte silberne Mondnacht. Wie Schatten stiegen ein paar Zackengiebel auf, ein Fenster klirrte, und gleich wie aus Träumen schlugen leis und fern die Nachtigallen. O du mein Gott und mein Erlöser, der du die Barmherzigkeit bist, wo war sie in dieser Stunde? Wo hatte meine Seele sie zu suchen? Da hörete ich draußen unter dem Fenster von einer harten Stimme meinen Namen nennen, und als ich hinausschaute, ersah ich einen großen, hageren Mann in der üblichen Tracht eines Predigers, obschon sein herrisch und finster Antlitz mit dem schwarzen Haupthaar und dem tiefen Einschnitt ob der Nase wohl eher einem Kriegsmann angestanden wäre. Er wies soeben einem andern, untersetzten Manne von bäuerischem Aussehen, aber gleich ihm in schwarzwollenen Strümpfen und Schnallenschuhen mit seinem Handstocke nach unserer Haustür zu, indem er selbst zumal durch das Marktgewühle von dannen schritt. Da ich dann gleich darauf die Türglocke schellen hörte, ging ich hinab und lud den Fremden in das Wohngemach, wo er von dem Stuhle, darauf ich ihn genötigt, mich gar genau und aufmerksam betrachtete. Also war selbiger der Küster aus dem Dorfe Norden der Stadt, und erfuhr ich bald, dass man dort einen Maler brauche, da man des Pastors Bildnis in die Kirche stiften wolle. Ich forschete ein wenig, was für Verdienst um die Gemeine dieser sich erworben hätte, da sie solche Ehr ihm anzutun gedächten, da er doch seines Alters halben noch nicht gar lang im Amte stehen könne. Der Küster aber meinete, es habe der Pastor freilich wegen eines Stück Ackergrundes einmal einen Prozess gegen die Gemeine angestrenget, sonst wisse er eben nicht, was Sonderes könne vorgefallen sein. Allein es hingen allbereits die drei Amtsvorweser in der Kirchen, und da sie, wie er sagen müsse, vernommen hätten, ich verstünde das Ding gar wohl zu machen, so sollte der guten Gelegenheit wegen nun auch der vierte Pastor mit hinein. Dieser selber freilich kümmere sich nicht eben viel darum. Ich hörete dem allen zu, und da ich mit meinem Lazarus am liebsten auf eine Zeit pausieren mochte, das Bildnis des Herrn Titus Axen aber wegen eingetretenen Siechtums desselbigen nicht beginnen konnte, so hub ich an, dem Auftrage näher nachzufragen. Was mir an Preis für solche Arbeit nun geboten wurde, war zwar gering, so daß ich erstlich dachte, sie nehmen dich für einen Pfennigmaler, wie sie im Kriegstrosse mitziehen, um die Soldaten für ihre heimgebliebenen Dirnen abzumalen. Aber es mutete mich plötzlich an, auf eine Zeit allmorgendlich in der goldenen Herbstessonne über die Heide nach dem Dorf hinauszuwandern, das nur eine Wegstunde von unserer Stadt belegen ist. Sagete also zu, nur mit dem Beding, dass die Malerei draußen auf dem Dorfe vor sich ging, da hier in meines Bruders Hause passliche Gelegenheit nicht befindlich sei. Des schien der Küster gar vergnügt, meinend, das sei alles hiebevor schon fürgesorget. Der Pastor hab sich solches gleichfalls ausbedungen. Item, es sei dazu die Schulstube in seiner Küsterei erwählet. Selbige sei das zweite Haus im Dorfe und liege nahe am Pastorate, nur hintenaus durch die Priesterkoppel davon geschieden, so daß auch der Pastor leicht hinübertreten könne. Die Kinder, die im Sommer doch nichts lernten, würden dann nach Haus geschicket. Also schüttelten wir uns die Hände, und da der Küster auch die Maße des Bildes fürsorglich mitgebracht, so konnte alles Mahlgerät, des ich bedurfte, schon nachmittages mit der Priesterfuhr hinausbefördert werden. Als mein Bruder dann nach Hause kam, erst spät am Nachmittage, denn ein ehrsamer Rat hatte der Malen viel Bedrängnis von einer Schinderleichen, so die ehrlichen Leute nicht zu Grabe tragen wollten, meinete er, ich bekäme da einen Kopf zu malen, wie er nicht oft auf einem Priesterkragen sitze, und möchte mich mit Schwarz und Braunrot wohl versehen. Erzählete mir auch, es sei der Pastor als Feldkapellan mit den Brandenburgern hier ins Land gekommen, als welcher er's fast wilder denn die Offiziers getrieben haben solle. Sei übrigens itzt ein scharfer Streiter vor dem Herrn, der seine Bauern gar meisterlich zu packen wisse. Noch merkete mein Bruder an, daß bei desselbigen Amtseintritt in unserer Gegend adelige Fürsprach eingewirket haben solle, wie es heiße, von drüben aus dem Holsteinischen her. Der Archidiakonus habe bei der Klosterrechnung ein Wörtlein davon fallen lassen. War jedoch Weiteres meinem Bruder darob nicht kund geworden. Ende von Teil 5. Teil 6 von Aquis Submersus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aquis Submersus von Theodor Storm. Teil 6. So sah mich denn die Morgensonne des nächsten Tages rüstig über die Heide schreiten,

und Hoffart komme vor dem Falle. Denn sei die Frau Pastorin bei aller ihrer Vornehmheit doch nur eine blasse und schwächliche Kreatur. Ich mochte solch Geschwätz nicht fürder hören, ging daher aus dem Hause und auf dem Wege herum, da wo das Pastorat mit seiner Fronte gegen die Dorfstraße liegt, wandte auch unter bangem Sehnen meine Augen nach den weißen Fenstern, konnte aber hinter den blinden Scheiben nichts gewahren als ein paar Blumenscherben, wie sie überall zu sehen sind. Ich hätte nun wohl umkehren mögen, aber ich ging dennoch weiter. Als ich auf den Kirchhof kam, trug von der Stadtseite der Wind ein wimmernd Glockenläuten an mein Ohr. Ich aber wandte mich und blickte hinab nach Westen, wo wiederum das Meer wie lichtes Silber am Himmelssaume hinfloß. Und war doch ein tobend Unheil dort gewesen, worin in einer Nacht des höchsten Hand viel tausend Menschenleben hingeworfen hatte. Was krümmete denn ich mich sogleich einem Wurme? Wir sehen nicht, wie seine Wege führen. Ende von Teil 6. Teil 7 von Aquis Submersus. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aquis Submersus von Theodor Storm. Teil 7. Ich weiß nicht mehr, wohin mich damals meine Füße noch getragen haben. Ich weiß nur, dass ich in einem Kreis gegangen bin, denn da die Sonne fast zur Mittagshöhe war, langete ich wieder bei der Küsterei an. Ich ging aber nicht in das Schulzimmer an meine Staffelei, sondern durch das Hinterpförtlein wieder zum Hause hinaus. Das ärmliche Gärtlein ist mir unvergessen, obschon seit jenem Tage meine Augen es nicht mehr gesehen. Gleich dem des Predigerhauses von der anderen Seite trat es als ein breiter Streifen in die Priesterkoppel. Inmitten zwischen beiden aber war eine Gruppe dichter Weidenbüsche, welche zur Einfassung einer Wassergrube dienen mochten, denn ich hatte einmal eine Magd mit vollem Eimer wie aus einer Tiefe daraus hervorsteigen sehen. Als ich ohne viel Gedanken, nur mein Gemüte erfüllet von nicht zu zwingender Unrast, an des Küsters abgeheimseten Bohnenbeeten hinging, hörete ich von der Koppel draußen eine Frauenstimme, von gar holdem Klang und wie sie liebreich einem Kinde zusprach. Unwillens schritt ich solchem Schalle nach. So mochte einst der griechische Heidengott mit seinem Stabe die Toten nach sich gezogen haben. Da sah ich den kleinen Johannes mit einem Ärmchen voll Moos, wie es hier in dem kümmerlichen Grase wächst, gegenüber hinter die Weiden gehen. Er mochte sich dort damit nach Kinderart ein Gärtchen angeleget haben. Und wieder kam die holde Stimme an mein Ohr. »Nun heb nur an, nun hast du einen ganzen Haufen.« »Ja, ja, ich such derweil noch mehr. Dort am Holunder wächst genug.« Und dann trat sie selber hinter den Weiden hervor. Ich hatte ja längst schon nicht gezweifelt. Mit den Augen auf dem Boden suchend, schritt sie zu mir her, so daß ich ungestöret sie betrachten durfte. Und mir war, als gliche sie nun gar seltsam dem Kinde wieder, das sie einst gewesen war, für das ich den Buz einst von dem Baum herabgeschossen hatte. Aber dieses Kinderantlitz von heute war bleich und weder Glück noch Mut darin zu lesen. So war sie mählich näher kommen, ohne meiner zu gewahren. Dann kniete sie nieder an einem Streifen Moos, der unter den Büschen hinlief. Doch ihre Hände pflückten nicht davon. Sie ließ das Haupt auf ihre Brust sinken. Und es war, als wolle sie nur ungesehen vor dem Kinde in ihrem Leide ausruhen. Da rief ich leise, »Katharina!« Sie blickte auf. Ich aber ergriff ihre Hand und zog sie gleich einer Willenlosen zu mir, unter den Schatten der Büsche. Doch als ich sie endlich also nun gefunden hatte und keines Wortes mächtig vor ihr stund, da sahen ihre Augen weg von mir. Und mit fast einer fremden Stimme sagte sie: »Es ist einmal so, Johannes. Ich wusste wohl, du seist der fremde Maler. Ich dachte nur nicht, dass du heute kommen würdest.« Ich hörete das, und dann sprach ich es aus: »Katharina, so bist du des Predigers Eheweib?« Sie nickte nicht, sie sah mich starr und schmerzlich an. »Er hat das Amt dafür bekommen«, sagte sie, »und dein Kind den ehrlichen Namen.« »Mein Kind, Katharina?« »Und fühlest du das nicht? Er hat ja doch auf deinem Schoß gesessen, einmal doch, er selbst hat es mir erzählet.« Möge keines Menschen Brust ein solches Weh zerfleischen. »Und du, du und mein Kind, ihr solltet mir verloren sein?« Sie sah mich an, sie weinte nicht, sie war nur gänzlich totenbleich. »Ich will das nicht«, schrie ich, »ich will«, und eine wilde Gedankenjagd rasete mir durchs Hirn. Aber ihre kleine Hand hatte gleich einem kühlen Blatte sich auf meine Stirn gelegt, und ihre braunen Augensterne auf dem blassen Antlitz sahen mich flehend an. »Du, Johannes«, sagte sie, »du wirst es nicht sein, der mich noch elender machen will.« »Und kannst du denn so leben, Katharina?« »Leben? Es ist ja doch ein Glück dabei. Er liebt das Kind. Was ist denn mehr noch zu verlangen?« »Und von uns, von dem, was einst gewesen ist, weiß er davon?« »Nein, nein«, rief sie heftig, »er nahm die Sünderin zum Weibe, mehr nicht. O Gott, ist's denn nicht genug, dass jeder neue Tag ihm angehört?« In dem Augenblicke tönete ein zarter Gesang zu uns herüber. »Das Kind«, sagte sie, »ich muss zu dem Kinde, es könnte ihm ein Leids geschehen.« Aber meine Sinne zieleten nur auf das Weib, das sie begehrten. »Bleib doch«, sagte ich, »es spielet ja fröhlich dort mit seinem Mose.« Sie war an den Rand des Gebüsches getreten und horchete hinaus. Die goldene Herbstsonne schien so warm hernieder, nur leichter Hauch kam von der See herauf. Da hörten wir von jenseits durch die Weiden das Stimmlein unseres Kindes singen. »Zwei Englein, die mich decken, zwei Englein, die mich strecken, und zweie, so mich weisen, in das himmlische Paradeisen.« Katharina war zurückgetreten, und ihre Augen sahen groß und geisterhaft mich an. »Und nun leb wohl, Johannes«, sprach sie leise, »auf Nimmerwiedersehen hier auf Erden.« Ich wollte sie an mich reißen, ich streckte beide Arme nach ihr aus, doch sie wehrete mich ab und sagte sanft: »Ich bin des anderen Mannes Weib, vergiss das nicht.« Mich aber hatte auf diese Worte ein fast wilder Zorn ergriffen. »Und wessen, Katharina«, sprach ich hart, »bist du gewesen, ehe bevor du sein geworden?« Ein weher Klaglaut brach aus ihrer Brust. Sie schlug die Hände vor ihr Angesicht und rief: »Wehe mir, o wehe, mein entweihter armer Leib!« Da wurde ich meiner schier ohnmächtig. Ich riss sie jäh an meine Brust, ich hielt sie wie mit Eisenklammern und hatte sie endlich, endlich wieder. Und ihre Augen sanken in die meinen, und ihre roten Lippen duldeten die meinen. Wir umschlangen uns inbrünstiglich. Ich hätte sie töten mögen, wenn wir also miteinander hätten sterben können. Und als dann meine Blicke voll Seligkeit auf ihrem Antlitz weideten, da sprach sie, fast erstickt von meinen Küssen: »Es ist ein langes, banges Leben. O Jesu Christ, vergib mir diese Stunde.« Es kam eine Antwort, aber es war die harte Stimme jenes Mannes, aus dessen Munde ich itzt zum ersten Male ihren Namen hörte. Der Ruf kam von drüben aus dem Predigergarten, und noch einmal und härter rief es: »Katharina!« Da war das Glück vorbei. Mit einem Blicke der Verzweiflung sah sie mich an, dann stille wie ein Schatten war sie fort. Als ich in die Küsterei trat, war auch schon der Küster wieder da. Er begann sofort von der Justifikation der armen Hexe auf mich einzureden. »Ihr haltet wohl nicht viel davon«, sagte er, »sonst wäret ihr heute nicht aufs Dorf gegangen, wo der Herr Pastor gar die Bauern und ihre Weiber in die Stadt getrieben.« Ich hatte nicht die Zeit zur Antwort. Ein gellender Schrei durchschnitt die Luft. Ich werde ihn leblang in den Ohren haben. »Was war das, Küster?« rief ich. Der Mann riss ein Fenster auf und horchete hinaus, aber es geschah nichts weiter. »So mir Gott«, sagte er, »es war ein Weib, das so geschrien hat, und drüben von der Priesterkoppel kam's.« In dem war auch die alte Trienke an die Tür gekommen. »Nun, Herr«, rief sie mir zu, »die Leichlaken sind auf des Pastors Dach gefallen.« »Was soll das heißen, Trienke?« »Das soll heißen, dass sie des Pastors kleinen Johannes soeben aus dem Wasser ziehen.« Ich stürzete aus dem Zimmer und durch den Garten auf die Priesterkoppel, aber unter den Weiden fand ich nur das dunkle Wasser und Spuren feuchten Schlammes daneben auf dem Grase. Ich bedachte mich nicht, es war ganz wie von selber, dass ich durch das weiße Pförtchen in des Pastors Garten ging. Da ich eben ins Haus wollte, trat er selber mir entgegen. Der große, knochige Mann sah gar wüste aus. Seine Augen waren gerötet, und das schwarze Haar hing wirr ihm ins Gesicht. »Was wollt ihr?« sagte er. Ich starrte ihn an, denn mir fehlte das Wort. »Ja, was wollte ich denn eigentlich?« »Ich kenne euch«, fuhr er fort. »Das Weib hat endlich alles ausgeredet.« Das machte mir die Zunge frei. »Wo ist mein Kind?« rief ich. Er sagte, »Die beiden Eltern haben es ertrinken lassen.« »So lasst mich zu meinem toten Kinde!« Allein, da ich an ihm vorbei in den Hausflur wollte, drängete er mich zurück. »Das Weib«, sprach er, »liegt bei dem Leichnam und schreit zu Gott aus ihren Sünden. Ihr sollt nicht hin, um ihrer armen Seelen Seligkeit.« Was dermalen selber ich gesprochen, ist mir schier vergessen, aber des Predigers Worte gruben sich in mein Gedächtnis. »Höret mich«, sprach er, »so von Herzen ich euch hasse, wofür dereinst mich Gott in seiner Gnade wolle büßen lassen, und ihr vermutentlich auch mich, noch ist eines uns gemeinsam. Geht ihr zu Heim und bereitet eine Tafel oder Leinewand. Mit solcher kommet morgen in der Frühe wieder und malet darauf des toten Knaben Antlitz. Nicht mir oder meinem Hause, der Kirchen hier, wo er sein kurz unschuldig Leben ausgelebet, möget ihr das Bildnis stiften. Mögest dort die Menschen mahnen, dass vor der knöchern Hand des Todes alles Staub ist.« Ich blickte auf den Mann, der kurz vordem die edle Malerkunst ein Buhlweib mit der Welt gescholten. Aber ich sagte zu, dass alles so geschehen möge. Daheim indessen wartete meiner eine Kunde, so meines Lebens Schuld und Buße gleich einem Blitze jählings aus dem Dunkel hob, so daß ich Glied um Glied die ganze Kette vor mir leuchten sah. Mein Bruder, dessen schwache Konstitution von dem abscheulichen Spektakul, dem er heute assistieren müssen, hart ergriffen war, hatte sein Bette aufgesucht. Da ich zu ihm eintrat, richtete er sich auf. »Ich muss noch eine Weile ruhen«, sagte er, indem er ein Blatt der Wochenzeitung in meine Hand gab. »Aber lies doch dieses. Da wirst du sehen, dass Herrn Gerhardus Hof in fremde Hände kommen, maßen Junker Wulf, ohn Weib und Kind, durch eines tollen Hundes Biss, gar jämmerlichen Todes verfahren ist.« Ich griff nach dem Blatte, das mein Bruder mir entgegenhielt, aber es fehlte nicht viel, dass ich getaumelt wäre. Mir war's bei dieser Schreckenspost, als sprengen des Paradieses Pforten vor mir auf, aber schon sah ich am Eingange den Engel mit dem Feuerschwerte stehen, und aus meinem Herzen schrie es wieder, »O Hüter, Hüter, war dein Ruf so fern? Dieser Tod hätte uns das Leben werden können. Nun war's nur ein Entsetzen zu den andern. Ich saß oben auf meiner Kammer. Es wurde Dämmerung, es wurde Nacht. Ich schaute in die ewigen Gestirne, und endlich suchte auch ich mein Lager. Aber die Erquickung des Schlafes ward mir nicht zuteil. In meinen erregten Sinnen war es mir gar seltsamlich, als sei der Kirchturm drüben meinem Fenster nahe gerückt. Ich fühlte die Glockenschläge durch das Holz der Bettstatt dröhnen, und ich zählete sie alle die ganze Nacht entlang. Doch endlich dämmerte der Morgen. Die Balken an der Decke hingen noch wie Schatten über mir, da sprang ich auf, und eh bevor die erste Lerche aus den Stoppelfeldern stieg, hatte ich allbereits die Stadt im Rücken. Aber so früh ich auch ausgegangen, ich traf den Prediger schon auf der Schwelle seines Hauses stehen. Er geleitete mich auf den Flur und sagte, dass die Holztafel richtig angelanget, auch meine Staffelei und sonstiges Malergerät aus dem Küsterhause herübergeschaffet sei. Dann legte er seine Hand auf die Klinke einer Stubentür. Ich jedoch hielt ihn zurück und sagte, wenn es in diesem Zimmer ist, so wollet mir vergönnen, bei meinem schweren Werk allein zu sein. »Es wird euch niemand stören«, entgegnete er und zog die Hand zurück. »Was ihr zur Stärkung eures Leibes bedürfet, werdet ihr drüben in jenem Zimmer finden.« Er wies auf eine Tür an der anderen Seite des Flures, dann verließ er mich. Meine Hand lag itzund statt der des Predigers auf der Klinke. Es war totenstill im Hause. Eine Weile musste ich mich sammeln, bevor ich öffnete. Es war ein großes, fast leeres Gemach, wohl für den Konfirmandenunterricht bestimmt, mit kahlen, weißgetünchten Wänden. Die Fenster sahen über öde Felder nach dem fernen Strand hinaus. Inmitten des Zimmers aber stund ein weißes Lager aufgebahret. Auf dem Kissen lag ein bleiches Kinderangesicht, die Augen zu. Die kleinen Zähne schimmerten gleich Perlen aus den blassen Lippen. Ich fiel an meines Kindes Leiche nieder und sprach ein brünstiglich Gebet. Dann rüstete ich alles, wie es zu der Arbeit nötig war, und dann malte ich, rasch, wie man die Toten malen muss, die nicht zum zweiten Mal dasselbig Antlitz zeigen. Mitunter ward ich, wie von der andauernd großen Stille, aufgeschrecket, doch wenn ich innehielt und horchte, so wußte ich bald, es sei nichts dagewesen. Einmal auch war es, als drängen leise Odemzüge an mein Ohr. Ich trat an das Bette des Toten, aber da ich mich zu dem bleichen Mündlein niederbeugete, berührte nur die Todeskälte meine Wangen. Ich sah mich um. Es war noch eine Tür im Zimmer. Sie mochte zu einer Schlafkammer führen. Vielleicht, dass es von dort gekommen war. Allein so scharf ich lauschte, ich vernahm nichts wieder. Meine eigenen Sinne hatten wohl ein Spiel mit mir getrieben. So setzete ich mich denn wieder, sah auf den kleinen Leichnam und malete weiter. Und da ich die leeren Händchen ansah, wie sie auf dem Linnen lagen, so dachte ich, ein klein Geschenk doch musst du deinem Kinde geben. Und ich malete auf seinem Bildnis ihm eine weiße Wasserlilie in die Hand, als sei es spielend damit eingeschlafen. Solche Art Blumen gab es selten in der Gegend hier, und mochte es also ein erwünscht Angebinde sein. Endlich trieb mich der Hunger von der Arbeit auf. Mein ermüdeter Leib verlangte Stärkung. Legete sonach den Pinsel und die Palette fort und ging über den Flur nach dem Zimmer, so der Prediger mir angewiesen hatte. Indem ich aber eintrat, wäre ich vor Überraschung bald zurückgewichen, denn Katharina stund mir gegenüber, zwar in schwarzen Trauerkleidern, und doch in all dem Zauberschein so Glück und Liebe in eines Weibes Antlitz wirken mögen. Ach, ich wußte es nur zu bald. Was ich hier sah, war nur ihr Bildnis, das ich selber einst gemalet. Auch für dieses war also nicht mehr Raum in ihres Vaters Haus gewesen. Aber wo war sie selber denn? Hatte man sie fortgebracht, oder hielt man sie auch hier gefangen? Lang, gar lange sah ich das Bildnis an. Die alte Zeit stieg auf und quälete mein Herz. Endlich, da ich musste, brach ich einen Bissen Brot und stürzete mir ein paar Gläser Wein hinab. Dann ging ich zurück zu unserem toten Kinde. Als ich drüben eingetreten und mich an die Arbeit setzen wollte, zeigete es sich, dass in dem kleinen Angesicht die Augenlider um ein weniges sich gehoben hatten. Da bückete ich mich hinab, im Wahne, ich möchte noch einmal meines Kindes Blick gewinnen. Als aber die kalten Augensterne vor mir lagen, überlief mich ein Grausen. Mir war, als sähe ich die Augen jener Ahne des Geschlechtes, als wollten sie noch hier aus unseres Kindes Leichenantlitz künden, mein Fluch hat doch euch beide eingeholet. Aber zugleich, ich hätte es um alle Welt nicht lassen können, umfing ich mit beiden Armen den kleinen blassen Leichnam und hob ihn auf an meine Brust und herzete unter bitteren Tränen zum ersten Male mein geliebtes Kind. Nein, nein, mein armer Knabe, deine Seele, die gar den finstern Mann zur Liebe zwang, die blickte nicht aus solchen Augen. Was hier herausschaut, ist alleine noch der Tod. Nicht aus der Tiefe schreckbarer Vergangenheit ist es heraufgekommen. Nichts anderes ist da als deines Vaters Schuld. Sie hat uns alle in die schwarze Flut hinabgerissen. Sorgsam legte ich dann wieder mein Kind in seine Kissen und drückte ihm sanft die beiden Augen zu. Dann tauchete ich meinen Pinsel in ein dunkles Rot und schrieb unten in den Schatten des Bildes die Buchstaben C, P, A, S. Das sollte heißen Culpa Patris Aquis Submersus, durch Vaters Schuld in der Flut versunken. Und mit dem Schalle dieser Worte in meinem Ohre, die wie ein schneidend Schwert durch die Seele fuhren, malete ich das Bild zu Ende. Während meiner Arbeit hatte wiederum die Stille im Hause fortgedauert. Nur in der letzten Stunde war abermalen durch die Tür, hinter welcher ich eine Schlafkammer vermutet hatte, ein leises Geräusch hereingedrungen. War Katharina dort, um ungesehen bei meinem schweren Werk mir nahe zu sein? Ich konnte es nicht enträtseln. Es war schon spät. Mein Bild war fertig, und ich wollte mich zum Gehen wenden. Aber mir war, als müsse ich noch einen Abschied nehmen, ohne den ich nicht von hinnen könne. So stand ich zögernd und schaute durch das Fenster auf die öden Felder draußen, wo schon die Dämmerung begunnte, sich zu breiten. Da öffnete sich vom Flure her die Tür, und der Prediger trat zu mir herein. Er grüßte schweigend, dann mit gefalteten Händen blieb er stehen und betrachtete wechselnd das Antlitz auf dem Bilde und das des kleinen Leichnams vor ihm, als ob er sorgsame Vergleichung halte. Als aber seine Augen auf die Lilie in der gemalten Hand des Kindes fielen, hob er wie im Schmerze seine beiden Hände auf, und ich sah, wie seinen Augen jählings ein reicher Tränenquell entstürzete. Da streckte auch ich meine Arme nach dem Toten und rief überlaut: »Leb wohl, mein Kind! O mein Johannes, lebe wohl!« Doch in demselben Augenblicke vernahm ich leise Schritte aus der Nebenkammer. Es tastete wie mit kleinen Händen an die Tür. Ich hörte deutlich meinen Namen rufen. Oder war es der des toten Kindes? dann rauschte es wie von Frauenkleidern hinter der Türe nieder, und das Geräusch vom Falle eines Körpers wurde hörbar. »Katharina«, rief ich, und schon war ich hinzugesprungen und rüttelte an der Klinke der fest verschlossenen Tür. Da legte die Hand des Pastors sich auf meinen Arm. »Das ist meines Amtes«, sagte er. »Gehet, Itzo, aber gehet in Frieden, und möge Gott uns allen gnädig sein.« Ich bin dann wirklich fortgegangen. Ehe ich es selbst begriff, wanderte ich schon draußen auf der Heide auf dem Weg zur Stadt. Noch einmal wandte ich mich um und schaute nach dem Dorf zurück, das nur noch wie Schatten aus dem Abenddunkel ragte. Dort lag mein totes Kind, Katharina, alles, alles. Meine alte Wunde brannte mir in meiner Brust, und seltsam, was ich niemals hier vernommen, ich wurde plötzlich mir bewusst, dass ich vom fernen Strand die Brandung tosen hörete. Kein Mensch begegnete mir, keines Vogels Ruf vernahm ich, aber aus dem dumpfen Brausen des Meeres tönete es mir immerfort gleich einem finsteren Wiegenliede. Aquis submersus, aquis submersus. Hier endete die Handschrift, dessen Herr Johannes sich einstens im Vollgefühle seiner Kraft vermessen, dass er es wohl auch einmal in seiner Kunst den Größeren gleichzutun verhoffe, das sollten Worte bleiben, in die leere Luft gesprochen. Sein Name gehört nicht zu denen, die genannt werden. Kaum dürfte er in einem Künstlerlexikon zu finden sein. Ja, selbst in seiner engeren Heimat weiß niemand von einem Maler seines Namens. Des großen Lazarusbildes tut zwar noch die Chronik unserer Stadt Erwähnung, das Bild selbst aber ist zu Anfang dieses Jahrhunderts nach dem Abbruch unserer alten Kirche gleich den anderen Kunstschätzen derselben verschleudert und verschwunden. Aquis submersus. Ende von Teil 7. Ende von Aquis submersus von Theodor Storm. Gelesen von Christian.